Abschnitt 14 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awahi im August 2020. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 14. Die Ermordung des Gymnasiasten Ernst Winter in Konitz, Teil 4. Mitte Februar 1901 hatte sich Moritz Levy vor dem Schwurgericht des Landgerichts Konitz wegen wissentlichen Meineids zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte wiederum Landgerichtsdirektor Schwedowitz. Die Anklage vertrat der inzwischen neu ernannte erste Staatsanwalt Dr. Schweiger. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Hugo Sonnenfeld, Berlin, und Rechtsanwalt Appelbaum, Konitz. Eine große Anzahl Zeugen bekundete: Sie haben Winter mit Moritz Levy oftmals zusammen gehen und plaudern sehen. Andere Zeugen, und zwar die intimsten Freunde des ermordeten Winter, bekundeten: Sie haben einen Verkehr zwischen Moritz Levy und Winter niemals wahrgenommen. Von einigen Zeugen wurde bekundet, dass Winter anderen Gymnasiasten zum Verwechseln ähnlich gesehen habe. Im Laufe der Verhandlung, die volle 4 Tage in Anspruch nahm, erklärte Kriminalkommissar Wehn, Berlin: Moritz Levy habe für Sonntag, den 11. März, sein Alibi vollständig einwandfrei nachgewiesen. Die Behauptung, Levy habe kurz nach dem Morde ein Paket fortgeschafft, in dem sich Leichenteile befunden haben, sei unwahr. Es sei festgestellt, dass das Paket Kalbfleisch enthielt, das Levy bei einer Kundin abgeliefert habe. Am Abend des 3. Verhandlungstages bemerkte der Verteidiger R.A. Appelbaum: Ich beantrage die Vernehmung des hier anwesenden Journalisten Zimmer. Der Vorsitzende ersuchte Zimmer, zunächst hinauszugehen. Rechtsanwalt Appelbaum: Herr Zimmer ist vom 18. September bis zum Speisinger Prozess, 5. bis 6. Oktober, vielfach bei mir gewesen, mit der ausdrücklichen Erklärung, er wolle seine Dienste den Juden gegen Entgelt anbieten, und zwar besonders in der Levy-Affäre. Er erklärte: In der ganzen Stadt werde gearbeitet, um Moritz Levy meineidig zu machen, und er wolle sich jetzt gegen Bezahlung auf unsere Seite stellen. Ich verwies ihn auf seine Antizedenzien und fragte ihn, welche Dienste er als bekannter Antisemit leisten könne. Darauf übergab er mir ein Exposé, das er schon in der Tasche trug. Er sagte, er habe Mittel in der Hand, um zu verhindern, dass Moritz Levy etwas geschehe. Wenn seine Dienste nicht akzeptiert werden sollten, sei Levy verloren. Am 30. September, kurz vor dem Speisinger-Prozess, war er wieder bei mir und sagte, jetzt würde er auch nicht mehr für 20.000 Mark für die Juden arbeiten. Moritz Levys Schicksal sei besiegelt. Am 7. Oktober, einem Sonntag, am Tage nach der Verhaftung Levys, kam er wieder zu mir. Er triumphierte und sagte: Nun sehen Sie, es ist gekommen, wie ich vorausgesehen habe. Der Verteidiger ersuchte Zimmer, über diese Punkte befragen zu dürfen, und bat den ersten Staatsanwalt um sein Einverständnis, dass er den Zeugen, wie es bei Wienecke geschehen, in ein Kreuzverhör nehmen dürfe. Erster Staatsanwalt: Kreuzverhör? Ich kenne kein Kreuzverhör. In der ganzen Strafprozessordnung kommt das Wort nicht vor. Rechtsanwalt Sonnenfeld: Aber doch in der Wissenschaft kennt man es. Vorsitzender: In der Wissenschaft allerdings. Staatsanwalt: Ich lehne es ab. Unter allgemeiner Spannung wurde hierauf Redakteur Zimmer, Bürgermeister und Amtsanwalt A.D. in den Saal gerufen. Der Vorsitzende ließ sich das Exposé geben und übernahm die Vernehmung des Zeugen selbst. Vorsitzender: Erinnern Sie sich, während des Speisinger-Prozesses bei Rechtsanwalt Appelbaum gewesen zu sein? Zimmer: Ja. Vorsitzender: Was veranlasste Sie dazu? Zimmer: Ich glaube, der jüdische Handelsmann Gerber sagte mir, ich möchte doch einmal hingehen. Vorsitzender: Wie kam Gerber dazu? Sie verfolgen doch antisemitische Interessen. Zimmer: Ich nahm an, dass ich für die Gegenpartei arbeiten sollte. Vorsitzender: War das vor dem Speisinger-Prozess? Zimmer: Ich kann mich nicht erinnern. Vorsitzender: Sagten Sie Herrn Applebaum, dass Sie im Auftrage Gerbers kommen? Zimmer: Es ist möglich, ich weiß es nicht mehr. Vorsitzender: Wenn Sie sagten, Sie kämen auf dessen Veranlassung, konnten Sie doch abwarten, dass Ihnen Vorschläge gemacht werden. Andernfalls mussten Sie sie machen. Haben Sie nun selbst Vorschläge gemacht? Zimmer: Ich weiß es wirklich nicht. Vorsitzender: Haben Sie vielleicht vorgeschlagen, für jüdische Zeitungen zu schreiben? Zimmer: Ich glaube, ich sagte, ich wolle mich an den von jüdischer Seite angestellten Ermittlungen beteiligen. Vorsitzender: Haben Sie der Staatsanwaltschaft oder Polizei auch Ihre Dienste angeboten? Zimmer: Nein. Vorsitzender: Sie wollten also nach einer bestimmten Richtung wirken. Zimmer: Eigentlich unparteiisch. Vorsitzender: Obwohl Sie der Überzeugung waren, dass der Mörder nur unter den Juden zu suchen sei, wollten Sie christliche Spuren verfolgen? Zimmer: Eigentlich nein. Ich hatte meine Ansicht nicht geändert und glaubte meiner Herzenssache, dass der Mörder unter den Juden sei, auch so frönen zu können. Vorsitzender: Welche Vorschläge machten Sie Rechtsanwalt Applebaum? Zimmer: Dass ich in der Ermittlung der Täter mitwirken wolle. Ich glaube, ich nannte auch einige Spuren. Vorsitzender: Christliche, natürlich, trotzdem Sie die Überzeugung hatten, die Täter seien unter den Juden zu suchen? Zimmer: Ich übergab meine Dispositionen. Der Worte erinnere ich mich nicht. Vorsitzender: Haben Sie sich nicht über den Stand der Ermittlungen gegen Moritz Levy geäußert? Zimmer: Das ist möglich. Vorsitzender: Was sagte Rechtsanwalt Applebaum? Zimmer: Er wollte nach Berlin schreiben, ob man meine Dienste wolle. Vorsitzender: Direkt abgelehnt wurde Ihr Angebot nicht? Zimmer: Nein. Rechtsanwalt Applebaum: Herr Zimmer war am 19. September bei mir. Zimmer: Als ich nach etwa einer Woche wiederkam, sagte Herr Applebaum, er wundere sich, dass die Herren aus Berlin noch keinen Bescheid gegeben hätten. Er bat mich, wiederzukommen. Ich kann mich an die Daten nicht mehr genau erinnern. Am Tage nach dem Speisinger-Prozess ging ich auf Veranlassung Gerbers wieder zu Rechtsanwalt Applebaum. Dort stand ein dunkler Mann, den mir Rechtsanwalt Applebaum als Jacobi aus Tuchel vorstellte, der später hier wegen Meineids verurteilt worden ist. Er sagte, es wäre ein trauriger Fall, ein stiller, ruhiger Mann, der von 4 jungen Leuten des Meineids beschuldigt werde. Er fragte, ob ich nicht nachforschen möchte nach dem Leumund und ob Missverständnisse vorliegen. Da der Mann einen guten Eindruck auf mich machte, so erklärte ich mich dazu bereit. Vorsitzender: Trotzdem Sie Antisemit sind, machte der alte Herr einen so guten Eindruck auf Sie, dass Sie in Tuchel Ermittlungen anstellten? Zimmer: Ja, er machte auf mich einen sehr würdigen Eindruck. Ich hielt ihn für unschuldig und halte ihn auch heute noch für unschuldig. Vorsitzender: Wurde auch vom Fall Levy gesprochen? Zimmer: Dessen erinnere ich mich nicht genau. Verteidiger Rechtsanwalt Applebaum: Haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie gerade in Bezug auf die Levy-Sache Dienste zu leisten bereit seien? Fragte ich nicht, welche Garantien Sie mir bieten? Darauf sagten Sie, trotzdem Sie Antisemit seien, hätten Sie immer nach der anderen Richtung gearbeitet? Sie sprachen von Ihren Ermittlungen gegen Weichel, Platt, Hofmann und andere und dass da noch verschiedene Spuren zu ermitteln seien? Zeuge: Ich kann mich nicht genau der Worte erinnern. Rechtsanwalt Applebaum ersuchte, dem Zeugen folgenden Brief vom 26. September 1900 vorzuhalten. Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, ich möchte heute Mittag nach Berlin fahren. Verkennen Sie nicht den Ernst der Situation. Ich bitte mir, die nötigen Adressen und Mittel zur Verfügung zu stellen. Es gehen wieder tolle Sachen in der Stadt vor. Z. Vorsitzender: Was wollten Sie mit dem Brief? Zeuge: Ich meinte verschiedene Spuren. Rechtsanwalt Applebaum: Haben Sie mir nicht mündlich dasselbe erklärt? Gegen Levy gingen tolle Sachen vor? Zimmer: Ich glaube nicht, speziell den Fall Levy erwähnt zu haben. Vorsitzender: Was wollten Sie eigentlich in Berlin? Zimmer: Ich machte kein Hehl daraus, dass der Lehrer Weichel von dem Morde etwas wissen müsse. Vorsitzender: Was hat das mit Berlin zu tun? Zimmer: Weichel war in Berlin. Ich habe ihn niemals für den Mittäter oder Mithelfer gehalten, aber ich glaube, dass er etwas davon weiß. Rechtsanwalt Appelbaum: Habe ich Ihnen nicht eine Depesche vorgelegt, dass die Herren in Berlin es ablehnen, mit Ihnen zu tun zu haben? Zeuge: Ja, ich glaube. Rechtsanwalt Appelbaum: Das war am 30. September. Darauf sagten Sie: Jetzt ist das auch zu spät. Nicht für 20.000 Mark arbeite ich für Sie. Moritz' Schicksal ist besiegelt. Zimmer: Dessen erinnere ich mich nicht. Rechtsanwalt Appelbaum: Den Sonntag darauf kamen Sie wieder. Da war auch Jacobi da. Damals triumphierten Sie. Zimmer: Dessen erinnere ich mich. Rechtsanwalt Appelbaum: Damals sagten Sie, na, Herr Rechtsanwalt, habe ich es Ihnen nicht so gesagt? Zimmer: Ja, das ist möglich. Rechtsanwalt Appelbaum: Ich fragte Sie darauf, wenn wir Ihre Dienste angenommen hätten, würden Sie es dann haben verhindern können? Erinnern Sie sich dessen? Zimmer: Nein, ich kann mich nicht erinnern. Rechtsanwalt Appelbaum: Dann will ich es Ihnen sagen. Sie erwiderten: Ja, Sie hätten es verhindern können. Zimmer: Ja, im Publikum wusste man, dass es mit Levi schlecht stehe. Vorsitzender: So, jetzt erinnern Sie sich auf einmal. Staatsanwalt: Waren Sie im vorigen Jahre in der Redaktion des Konitzer Tageblattes? Zimmer: Ja, zweimal, kurze Zeit. Staatsanwalt: Hat das Blatt nicht unter Ihrer Leitung eine erhebliche Schwenkung nach der scharfen antisemitischen Richtung gemacht? Zimmer: Es war schon antisemitisch, aber während meiner zweiten Redaktionstätigkeit wurde es noch schärfer, jedoch lediglich mit Rücksicht auf das neue liberale Konkurrenzblatt. Das geschah alles mit Einverständnis der Besitzer. Staatsanwalt: Auch nach dem 1. Januar waren Sie der Z-Korrespondent des Konitzer Tageblattes? Zimmer: Ja. Staatsanwalt: Sind Sie auch der Z-Korrespondent der Staatsbürgerzeitung? Zimmer zögerte. Staatsanwalt: Das liegt doch auf der Hand. Die Artikel stimmen ja überein. Sie scheinen auch der M- und R-Korrespondent zu sein. Sehen Sie, ich habe das ganz genau verfolgt. Sind Sie auch der Verfasser all jener scharf antisemitisch geschriebenen Artikel, welche sich gegen die Behörden, meinen Amtsvorgänger, das Berliner Polizeipräsidium, anlässlich der Mordaffäre richten? Zimmer: Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen. Staatsanwalt: Haben Sie auch im August und September für die Staatsbürgerzeitung Artikel gegen die Behörden geschrieben? Zimmer: Ich glaube, damals hat sich das Verhältnis etwas gelockert. Staatsanwalt: Es kommt mir darauf an, festzustellen, ob Sie zur selben Zeit, als Sie Appelbaum Ihre Dienste anboten, auch antisemitische Artikel schrieben. Zimmer: Ich glaube nicht. Staatsanwalt: Wollen Sie das auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen das nachweise, aufrechterhalten? Zimmer: Ich nehme an, dass es nicht geschehen ist. Staatsanwalt: Sie mussten doch Ihren Unterhalt bestreiten. Zimmer: Ich schrieb für die Deutsche Wacht Berichte. Ich habe meine Überzeugung nie geändert. Staatsanwalt: Ihre innere Überzeugung ist antisemitisch, Ihre andere philosemitisch. Heiterkeit. Verteidiger Rechtsanwalt Appelbaum: Vielleicht erinnern Sie sich jetzt, dass Sie mir wörtlich antworteten: Unbedingt hätte ich es verhindern können. Die Zeugen sind durch mich beschafft worden. Ich ging bei Rechtsanwalt Gebauer ein und aus und hätte nur sagen brauchen, dass die Zeugen nichts wussten und es war einfach erledigt. Vorsitzender: Haben Sie das gesagt? Zimmer: Ich kann mich nicht erinnern. Vorsitzender: Ist es aber möglich? Zimmer: Ich erinnere mich nicht, nehme es aber nicht an. Rechtsanwalt Sonnenfeld: Ist es richtig, dass Sie Ihr antisemitisches Material dem kleinen Journal angeboten haben? Zimmer: Das war nur eine persönliche Frage, welche den Verleger Brun und mein Verhältnis zur Staatsbürgerzeitung betraf. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld: Ist das von der Redaktion angenommen oder abgelehnt worden? Zimmer: Abgelehnt. Vorsitzender: Haben Sie auch Beziehungen zu Herrn Schiller gehabt? Zimmer, sehr verlegen: Ja. Vorsitzender. Nach welcher Richtung arbeitet der? Zimmer. Er erklärte, es sei ihm egal, er wolle nur Spuren entdecken. Ich ließ mich von ihm für einen Monat engagieren. Vorsitzender. Welche Spuren wurden denn verfolgt? Zimmer. Ich sollte mein Augenmerk auch auf christliche Spuren lenken. Vorsitzender. Waren Sie mit Schiller auch tätig bezüglich des Fleischergesellen Welke? Zimmer. Nein, das war später. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalt Sonnenfeld bekundete Kriminalkommissar Wehn, Gymnasialdirektor Tomaszewski habe eine Umfrage unter den Schülern gehalten, ob sie Winter mit Levi zusammen gesehen haben. Sämtliche Schüler haben sich verneinend geäußert. Oberlehrer Dr. Stöver. Er kenne den Angeklagten seit 5 Jahren als Mitglied des Turnvereins. Er habe nichts Nachteiliges über den Angeklagten gehört. Im Gegenteil, er sei bis zu dem Augenblick, in dem die antisemitische Strömung einsetzte, sehr beliebt gewesen. Nach beendeter Beweisaufnahme führte erster Staatsanwalt Dr. Schweiger etwa Folgendes aus. Meine Herren Geschworenen, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. So schrieb vor einigen Tagen eine hiesige Zeitung, so sage auch ich. Seit in dem Mönchsee Leichenteile gefunden wurden, die zur Gewissheit führten, dass ein blühender junger Mann durch eine entsetzliche Tat ums Leben gekommen ist, ist die hiesige Stadt in 2 Teile zerrissen, ist unsägliches Unglück über die Stadt gekommen. Wie viel Tränen sind geflossen? Der Schrei nach Sühne dieses Verbrechens, dieser Entrüstungsschrei, findet bei mir ein vollständiges Echo. Ob es aber jemals gelingen wird, dieses Dunkel zu lüften, das weiß nur Gott. Wir armseligen Menschen können nichts weiter als unsere Schuldigkeit tun. In dieser Beziehung ist von meiner Seite nichts versäumt worden, und ich werde mein ganzes Können aufbieten, um die Sache aufzuklären. Vielleicht gelingt es noch, mit Gottes Hilfe, diese unglückliche Stadt von dem furchtbaren Banne zu befreien. Wenn ein Staatsanwalt etwas ausspricht, dann muss er es auch beweisen können. Ich kann nicht beweisen, dass der Angeklagte am Morde beteiligt war. Deshalb kann ich diese Behauptung auch nicht aussprechen. Ich ersuche Sie deshalb, alles Beiwerk beiseite zu lassen und lediglich zu prüfen, ob der Angeklagte einen Meineid geleistet hat. Wenn ich die furchtbare Beschuldigung erhebe, der Angeklagte habe 3-mal einen Meineid geleistet, so sage ich, der Grund bei ihm war die Furcht, dass er, wenn er die Wahrheit sagte, dann in den Verdacht des Mordes geriet. Zunächst hat der Angeklagte völlig bestritten, Winter gekannt zu haben. Als ihm mehrere Zeugen gegenübergestellt wurden, gab er die Möglichkeit zu, Winter gekannt zu haben, er könne sich aber dessen nicht erinnern. Als immer mehr Zeugen auftraten, die den Verkehr bekundeten, gab er die Möglichkeit zu, mit Winter gesprochen, zusammengestanden zu haben, zusammengegangen zu sein und sich mit ihm gegrüßt zu haben. Mit solchen Möglichkeiten durfte der Angeklagte nicht operieren. Das ist dreiste Lüge, das ist wissentlicher Meineid. Ich habe mich gefragt, wie kann ein 18-jähriger Gymnasiast zu dem Verkehr mit einem 28-jährigen jüdischen Fleischer gesellen? Das Bindeglied zwischen beiden war Anna Hoffmann, der beide den Hof machten. Anna Hoffmann ist eine sehr schöne Erscheinung, so dass das schon verständlich ist. Es ist frivol, dass Zeitungen einen unzüchtigen Verkehr behaupteten. Durch die eingehendste Untersuchung ist festgestellt worden, dass der Verkehr Winters mit Anna Hoffmann vollständig harmlos war. Von der Verteidigung ist eine Reihe Zeugen geladen worden, die den Verkehr des Angeklagten mit Winter nicht wahrgenommen haben. Das ist doch aber kein Beweis. Sie können doch nicht sagen, ob der Verkehr nicht stattgefunden hat. Wir haben so viele Zeugen hier gehabt, die mit vollster Bestimmtheit den Verkehr wahrgenommen haben. Eine Anzahl Detektivs, die sich Freunde der Wahrheit nannten, wie Wienecke, Schiller, Rauch, sind in jüdischem Sinne bemüht gewesen, diese Zeugen durch Traktieren und andere Mittel zu beeinflussen. Ich bin ein unparteiischer Mann und nehme Zimmer nicht aus. Es ist das der Mann, der innerlich antisemitische, andererseits philosemitische Gesinnung hegte, der mit der rechten Hand die schärfsten antisemitischen Artikel schrieb, der die Behörden in schroffster Weise angriff. und mit der linken Hand das Geld von Juden nehmen wollte, um im Sinne der Juden tätig zu sein. Solche Leute, die keinen Funken Ehre besitzen, erschweren die Untersuchung. Wir brauchen die Hilfe solcher Leute nicht. Das sind nur Schlachtenbummler. Hinaus mit diesen Leuten, die diese unglückliche Stadt als melkende Kuh betrachten. Die Aussagen für den Schuldbeweis sind so reichhaltig, dass man eine Anzahl Zeugen preisgeben kann. Insbesondere gebe ich preis die Zeugen Lübke und Tochter, Mai, Pruss und so weiter. Es bleiben aber jedenfalls 25 Zeugen, an deren Glaubwürdigkeit nicht zu rütteln ist. Man hat versucht, mit Fotografien und Doppelgängern zu operieren. Dieser Beweis ist vollständig missglückt. Das Ergebnis der Beweisaufnahme lässt gar keinen Zweifel, dass der Angeklagte Winter gekannt und mit ihm verkehrt hat. Ich ersuche Sie also, die Hauptschuldfrage und die Unterfragen, dass der Angeklagte durch die Wahrheitsbekundung strafrechtliche Verfolgung befürchten konnte, zu bejahen. Ich habe bereits bemerkt, ich habe keinen Beweis dafür, dass der Angeklagte am Morde beteiligt war. Hätte ich irgendeine Unterlage dafür, so würde ich noch heute die Anklage erheben. Da aber ein solcher Beweis fehlt, so ersuche ich lediglich, die Schuldfrage im Auge zu behalten. Es ist gesagt worden, der Angeklagte wird auf alle Fälle verurteilt, weil er Jude ist. Das ist eine schwere Beleidigung gegen die christliche Bevölkerung. Mögen draußen die Parteileidenschaften toben, im preußischen Gerichtssaale findet sie keinerlei Stätte. Hier gibt es weder Juden, noch Christen, noch Mohammedaner, noch Heiden, sondern nur Angeklagte. Andererseits ist es unverständlich, dass gegen die Behörde der Vorwurf erhoben wurde, die Behörden hätten Furcht einzuschreiten, weil die Juden dadurch bloßgestellt würden. Meine Herren, ein preußischer Staatsanwalt kennt keine Furcht. Die Frage ist nicht, wessen Glaubens oder Standes ist jemand, sondern ist seine Schuld nachgewiesen. Noch waltet in Preußen Gerechtigkeit, noch hat die Justitia die Binde vor den Augen. Wehe, wenn sie die Binde einmal lüftete, um zu sehen, welchen Glaubens oder Standes der Angeklagte ist, um danach das Urteil zu fällen. Wir haben alle mit hoher Genugtuung das 200-jährige Jubiläum des Königshauses gefeiert, das Preußen zu solchem Ruhm, Wohlstand und Macht gebracht hat. Das ist hauptsächlich erreicht worden, weil die Grundlage des preußischen Staates Gerechtigkeit ist. Noch ist diese Grundlage unerschüttert. Der erste preußische König hat den Schwarzen Adlerorden mit der Inschrift Suum Quique begründet. Dieser Grundsatz muss Sie auch bei Abgabe Ihres Wahrspruchs leiten. Jedem das Seine. Dem Unschuldigen die Freiheit, dem Verbrecher das Zuchthaus. Gehen Sie an die Beantwortung der Schuldfragen mit dem Mute und der Entschlossenheit, wie es deutschen Männern geziemt. Sie sollen den Angeklagten nicht verurteilen, weil er Jude ist. Das wäre auch gegen den Willen unseres Heilands. Es wäre eine Verletzung der christlichen Religionsgrundsätze. Verurteilen Sie den Angeklagten, weil er sich vergangen hat an den Grundsätzen der christlichen Gesetzgebung, aber auch an den Vorschriften seiner eigenen Religion, die ebenfalls vorschreibt: Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Verteidiger Rechtsanwalt Appelbaum, Konitz. Meine Herren Geschworenen, der Herr Erste Staatsanwalt sagte, hier im Gerichtssaale finden die Parteileidenschaften keine Stätte. Ich stimme dem vollständig bei. Allein außerhalb des Gerichtssaales tobten die Parteileidenschaften furchtbar. Sofort nach der Auffindung der Leichenteile wurde behauptet, die Juden hätten einen Ritualmord begangen. Sogleich war man bemüht, Material zu beschaffen, um zu beweisen, dass zwischen Winter und dem Angeklagten ein Verkehr bestanden habe. Unter diesen Parteileidenschaften wurde das Material gesammelt. Wenn in einer Bevölkerung die Meinung verbreitet ist, dass die Minderheit verbrecherische Neigungen habe, dann wird auch das Urteil getrübt. Es ist doch anzunehmen, dass viele Zeugen unter einer gewissen Suggestion ausgesagt haben. Wenn ein Zeuge aufgetreten wäre, der gesagt hätte, ich habe mit Levi und Winter zusammengestanden und gesprochen, wenn ein solcher Zeuge aufgetreten wäre, dann wären alle anderen Zeugen überflüssig. Aber ein solcher Zeuge ist trotz aller Bemühungen nicht beschafft worden. Der Herr Erste Staatsanwalt sagte, Zeugen, die nichts gesehen haben, beweisen nichts. Ich behaupte, dieser negative Beweis ist mit einer solchen Bestimmtheit geführt worden, dass er zum positiven Beweise wurde. Wenn die besten Freunde beider den Verkehr nicht wahrgenommen haben, dann ist der Verkehr möglich, aber nicht wahrscheinlich. Aber sogar die Familie Hoffmann, die beide kannte und dem Angeklagten sogar feindlich gesinnt ist, hat niemals den Verkehr wahrgenommen. Man sollte doch annehmen, dass zwei Liebhaber eines Mädchens sich auch einmal getroffen hätten. Endlich hat die Nachbarschaft von dem Verkehr nichts wahrgenommen. Der Angeklagte war von der Volksmeinung des Mordes verdächtigt worden. Er konnte sich nur vor der Verhaftung dadurch schützen, dass er sich in allen Dingen streng an die Wahrheit halten musste. Er musste wissen, dass er, sobald er nur einmal von der Wahrheit abweicht, sofort verhaftet wird. Der Angeklagte hatte also alle Veranlassung, auch betreffs des Verkehrs mit Winter, streng bei der Wahrheit zu bleiben. Ist es denn unmöglich, dass der Angeklagte mit Winter sich unterhalten, zusammengegangen und zusammengestanden und ihn dennoch nicht gekannt hat? Die Gymnasiasten in Konitz kannten jedenfalls alle den Pensnes Levi. Ob aber auch letzterer alle Gymnasiasten, insbesondere alle diejenigen, kannte, mit denen er sich von Zeit zu Zeit unterhielt, ist doch eine andere Frage. Nehmen Sie einmal an, ein Fremder fragt mich auf der Straße nach einem Hause. Ich begleite den Fremden, da mein Weg mich an dem Hause vorbeiführt. Ich unterhalte mich mit dem Manne, wir bleiben sogar noch auf der Straße in lebhafter Unterhaltung stehen und verabschieden uns alsdann, indem wir uns die Hand schütteln. Nun passiert dem Fremden etwas Schlimmes. Hunderte, ja Tausende von Leuten beschwören, Rechtsanwalt Appelbaum muss den Mann kennen, denn er ist mit ihm plaudernd zusammengegangen und hat ihm zum Abschied noch die Hand gereicht. Und doch ist mir nicht einmal der Name des Fremden bekannt. Der Angeklagte kannte jedenfalls Winter vom Ansehen. Er wusste, dass er Gymnasiast ist, aber seinen Namen kannte er nicht. Da doch hier zumindest Zweifel über die Schuld des Angeklagten obwalten, so gebe ich mich der festen Überzeugung hin, Sie werden die Schuldfragen verneinen. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld, Berlin. Meine Herren Geschworenen, der Herr Erste Staatsanwalt ist sehr richtig auf das Motiv eingegangen, dass, wenn der Angeklagte einen Meineid geschworen, er diesen aus Furcht, wegen Mordes verfolgt zu werden, geleistet hat. Das ist sicher. Es genügt, wenn jemand eine, wenn auch vollständig grundlose, Befürchtung hat. Aber nachdem ihn der Kriminalkommissar Wehn eindringlich ermahnt hat, wenn es wahr sei, den Verkehr doch zuzugeben, muss man annehmen, dass der Angeklagte die Wahrheit beschworen hat. Der Verteidiger ging alsdann des Näheren auf die Zeugenaussagen ein. Viele Zeugen haben unter dem Einfluss der öffentlichen Meinung gestanden. Der Herr Erste Staatsanwalt hat der Verteidigung vorgeworfen, dass sie sich die Fotografie von Kroll verschafft hat. Ich mache dem Herrn Staatsanwalt den Vorwurf, dass er sich ein solches Bild im Interesse der Aufklärung nicht schon längst beschaffte. Beim ersten Bilde habe ich gesagt, das genügt nicht, denn der Fotografierte darauf ist ohne Hut. Ich habe nicht nach Doppelgängern gesucht, aber Pflicht der Staatsanwaltschaft wäre es gewesen, festzustellen, ob eine Verwechslung möglich sei. Ich erinnere nur an die gärkischen Eheleute, die im Hoffmannschen Hause wohnten. Diese kannten Winter ganz genau und sagten mit vollster Bestimmtheit, wir haben am 11. März abends 8 Uhr Winter in der Danziger Straße gesehen. Diese durchaus ehrenwerten Leute hätten geschworen, wenn ihnen nicht ein Landmesser vorgestellt worden wäre, den sie für Winter gehalten haben. Solche Verwechslungen sind doch nicht aus der Welt zu schaffen. Wenn zwei Fotografien nebeneinander gehalten werden, kann man die Ähnlichkeit nicht finden. Trotzdem kann man Leute, deren Gesichtszüge und Größe verschieden und die betreffs Gangart und anderer äußerer Umstände voneinander abweichen, verwechseln. Ein hinreichend positiver Beweis, dass ein Verkehr nicht stattgefunden hat, ist doch der, dass die besten Freunde, die Hoffmanns, die Nachbarschaft, Professor Pretorius und Oberlehrer Dr. Stöver, denen der Verkehr nicht entgehen konnte, einen solchen nicht wahrgenommen haben. Die Berliner Polizeibeamten haben die Wahrheitsliebe des Angeklagten festgestellt. Ich erinnere daran, was alles gegen die Familie Levi behauptet worden ist. Übrig geblieben ist nur die gegenwärtige Anklage, weil sie schwer zu widerlegen ist. Ein berühmter Rechtslehrer, Professor Berner, sagt in seinem Lehrbuche: Der Richter bei Meineidsprozessen muss besonders vorsichtig sein, da es dabei sehr auf das Gedächtnis und die Gedankenschlüsse ankommt. Also, selbst wenn Sie der Auffassung des Staatsanwalts beitreten, müssen Sie doch freisprechen, wenn Sie nicht auch überzeugt sind, dass der Angeklagte trotz schlechter Augen Winter persönlich gekannt und an der Fotografie erkennen musste. Ich habe die Überzeugung, Sie werden dem Herrn Ersten Staatsanwalt beipflichten. Wenn auch draußen noch so sehr die Parteileidenschaften toben, Sie werden unparteiisch, ohne Ansehen der Person Ihres Richteramts walten. Selbst wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass dem Angeklagten ein größerer Verkehr mit Winter nachgewiesen sei, dann können Sie ihn doch nicht wegen wissentlichen Meineides verurteilen. Dann müssen Sie sich erst fragen, ob sich der Angeklagte dessen bewusst gewesen sein muss, dass er den Namen Winter nicht gekannt habe. Sie müssen feststellen, ob Levi die Fähigkeit besitzen musste, sich darüber klar zu werden, dass das bekannte Bild, dieses alte Bild, einen Mann seines Verkehrs darstellt. Wenn Sie nicht zu dieser Überzeugung kommen, dann müssen Sie meinen Klienten freisprechen. Ich habe das Vertrauen zu Ihnen, meine Herren Geschworenen, dass Sie ihn freisprechen werden. Ich weiß, Sie haben nicht vergessen des Herrn Ersten Staatsanwalts Mahnung, dass Sie nur nach den Eindrücken urteilen dürfen, welche Sie hier im Gerichtssaal empfangen haben. Ich vertraue, dass Sie nicht Ihr Urteil von dem Standpunkt fällen werden. Es rast der See und will sein Opfer haben. Nicht, was draußen vorgeht, außerhalb dieses Saales, wird von Einfluss auf Sie sein, sondern hier handelt es sich für Sie nur darum, dass jeder von Ihnen, sehr geehrte Herren, sich sagt: Ich habe mein Richteramt auszuüben, frei von allen Rücksichten auf die Stürme und Kämpfe im öffentlichen Leben. Ich habe das Recht zu suchen, frei von jeder Erregung. Ich habe dem Angeklagten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Meine Herren, ich bin dessen sicher, Sie werden das nicht schuldig aussprechen. Sie werden meinen Klienten freisprechen. Staatsanwalt Dr. Schweiger: Die Herren Verteidiger haben mich missverstanden. Ich habe nicht gesagt, ich habe wegen Mordes gegen den Angeklagten nicht den geringsten Beweis, sondern ich habe gesagt, zurzeit habe ich nicht ein genügendes Belastungsmaterial, um gegen den Angeklagten wegen Mordes die Anklage zu erheben. Die Verteidigung hat auf Verhetzungen gegen die jüdische Bevölkerung hingewiesen. Ich erwidere, dass von Zeitungen, die im jüdischen Sinne redigiert werden, ebenso gegen die christliche Bevölkerung gehetzt wird. Ich erinnere nur an die Verhetzungen gegen die Familie Hoffmann, gegen einen hochachtbaren Beamten und gegen einen hiesigen Lehrer. Der erste Staatsanwalt ging hierauf nochmals auf die Beweisaufnahme ein und schloss: Der Verteidiger sagte, kann man vom Angeklagten mehr Gewissenhaftigkeit verlangen, als er bewiesen hat? Gewiss, ich verlange mehr. Ich verlange, dass er die Wahrheit sagt. Und wenn er dies tun wollte, dann musste er sagen, ich habe Winter gekannt. Ich habe die Überzeugung, Sie werden den Angeklagten schuldig sprechen, denn Recht muss doch Recht bleiben. Verteidiger Rechtsanwalt Appelbaum: Da der erste Staatsanwalt den Vorwurf erhoben hat, dass von jüdischer Seite auch gegen die christliche Bevölkerung gehetzt worden sei, beantrage ich, den Brief zu verlesen, den ich hier dem Gericht überreiche, und dazu den Journalisten Zimmer zu vernehmen. Vorsitzender: Der Herr Erste Staatsanwalt hat nur von jüdischen Zeitungen gesprochen. Verteidiger Rechtsanwalt Appelbaum: Das ist aber nicht Gegenstand der Verhandlungen gewesen. Ich wundere mich, dass der Herr Vorsitzende das zugelassen hat. Vorsitzender: Ich muss diesen Vorwurf zurückweisen. Es ist Gegenstand der Hauptverhandlung gewesen. Verteidiger Rechtsanwalt Appelbaum: Mit Rücksicht auf den Korrespondenten verzichte ich auf die Vorlesung des Briefes. Nachdem aber der erste Staatsanwalt den Vorwurf erhoben hat, dass gegen die christliche Bevölkerung gehetzt worden sei, muss ich bemerken, ich konnte seit langer Zeit beweisen, dass die Hetze gegen die genannten christlichen Familien nicht von Juden, sondern von ausgesprochenen Antisemiten ausgegangen ist. Ich habe aber trotzdem das Material nicht verwertet, sondern ruhig zugesehen, wie Zimmer in der Staatsbürgerzeitung und dem Konitzer Tageblatt gegen die Juden unter antisemitischem Deckmantel weiterhetzte. Es hat mir gestern in der Seele leid getan, dass ich durch die beantragte Vernehmung Zimmers gewissermaßen dessen Existenz vernichtete. Es ist aber die Pflicht des Verteidigers, das Interesse des Angeklagten wahrzunehmen. Es ist mir bekannt, dass Zimmer in der Familie Hoffmann als Freund verkehrte und trotzdem den Verdacht gegen die Familie Hoffmann erhoben hat. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld richtete hierauf an den ersten Staatsanwalt die Frage, ob er Auskunft geben wolle, darüber, dass die Einleitung des Verfahrens gegen Hoffmann und andere christliche Familien auf Veranlassung von Juden geschehen sei. Erster Staatsanwalt Dr. Schweiger: Ich verweigere hierüber die Auskunft. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld: Dann beantrage ich, den Kriminalinspektor Braun aus Berlin hierüber zu vernehmen. Da Braun beim Aufrufe nicht zugegen war, stellte Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld an den ersten Staatsanwalt die Frage, ob er zugebe, dass der mehrfach genannte Stefan auch einige Zeit in seinen Diensten gestanden habe. Erster Staatsanwalt Dr. Schweiger: Ich nehme keinen Anstand zu erklären, dass Stefan die Behörde auf eine neue Spur aufmerksam machte, die ohne dessen Mithilfe nicht verfolgt werden konnte. Deshalb war Stefan kurze Zeit im Einverständnis mit der Berliner Behörde in meinen Diensten. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld: Das genügt mir. Ich war erstaunt, dass der erste Staatsanwalt jetzt besonders betonte, die Unschuld des Angeklagten am Morde sei nicht nachgewiesen, aber er habe nicht hinreichendes Material, um die Anklage wegen Mordes gegen den Angeklagten zu erheben. Es ist das eine ungewollte Stimmungsmacherei. Sie hat aber dieselbe Wirkung wie eine gewollte und erinnert an den Standpunkt des Staatsanwalts, der sagte: Solange mir der Angeklagte nicht den Beweis liefert, dass er ein anständiger Mensch ist, halte ich ihn für einen Spitzbuben. Der Nachweis, dass der Verdacht des Mordes gegen die Familie Levy vorliegt, ist doch nicht geführt. Deshalb hätte der erste Staatsanwalt so etwas nicht sagen dürfen. Der Verteidiger ging hierauf nochmals auf die Beweisaufnahme ein und schloss: Meine Herren Geschworenen, ich habe die Überzeugung, dass Sie sich durch keine Bemerkung in Ihrem Urteile beeinflussen lassen und die Schuldfrage verneinen werden. Vorsitzender: Angeklagter, haben Sie noch etwas anzuführen? Angeklagter: Ich ersuche die Herren Geschworenen, die Schuldfragen zu verneinen. Ich habe die Wahrheit beschworen, so wahr mir Gott helfe. Gelächter im Publikum. Der Vorsitzende erteilte alsdann den Geschworenen die vorgeschriebene Rechtsbelehrung und schloss: Mögen Sie nun mit Gottes Hilfe den richtigen Spruch finden. Es ist Ihnen bekannt, dass es die Pflicht des Richters ist und, meine Herren, Sie sind auch Richter, Sie haben den Richtereid geleistet, ohne Ansehen der Person, der sozialen, politischen oder Glaubensangehörigkeit des Angeklagten zu urteilen. Seien Sie auch eingedenk, dass Sie über Ihre Handlungen dem ewigen Richter Rechenschaft schulden. Nach halbstündiger Beratung traten die Geschworenen wieder ein. Unter gespannter Aufmerksamkeit des Publikums verkündete der Obmann Kaufmann Paul Werner Konitz: Die Geschworenen haben die drei Schuldfragen wegen wissentlichen Meineids und die Unterfrage, ob der Angeklagte durch Bekundung der Wahrheit strafrechtliche Verfolgung befürchten konnte, bejaht. Der erste Staatsanwalt beantragte hierauf 5 Jahre Zuchthaus, 5 Jahre Ehrverlust und dauernde Eidesunfähigkeit. Verteidiger Rechtsanwalt Sonnenfeld bat, unter Hinweis auf die vielen Verfolgungen, die die Familie Levy zu erdulden hatte, um eine mildere Strafe. Der Angeklagte bat weinend um Milde, da er unschuldig sei. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Schwedowitz: Der Gerichtshof hat auf 4 Jahre Zuchthaus, 4 Jahre Ehrverlust und dauernde Eidesunfähigkeit erkannt und dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Angeklagte ist abzuführen. Bei der Abführung wurde dem Verurteilten zugerufen: Adieu, Moritz! Viel zu wenig! Hättest müssen 20 Jahre bekommen! Im Juni 1901 wurde noch der Privatdetektiv Schiller vom Schwurgericht des Landgerichts Konitz wegen Verleitung zum Meineid zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt. Damit hatten die Prozesse in Konitz aus Anlass der Ermordung des Gymnasiasten Winter ihr Ende erreicht. Der Täter dieses furchtbaren Verbrechens ist bisher nicht entdeckt worden. Ende von Abschnitt 14.